Es ist 11 Uhr. Antenne Münster. Die Nachrichten. Mit Danny Hoppe. Guten Tag. Erste Dieselfahrverbote in Hamburg. Kabinett beschließt Entschädigung für Atomkonzerne. Und das Wetter etwas Sonne und nur selten Gewitter bis 25 Grad. Nächste Woche Donnerstag wird bundesweit das erste Dieselfahrverbot in Kraft treten, und zwar in Hamburg. Das hat die dortige Umweltbehörde mitgeteilt. Durch diesen Schritt dürfte auch der Druck auf andere Kommunen wachsen. Arne Beckmann hat die Infos dazu. Zunächst betroffen sind erst einmal zwei Straßenabschnitte. Ältere Dieselautos und Lastwagen werden dort ausgesperrt. Mit der Aussprache des ersten Fahrverbots wird es jetzt also ernst für Dieselfahrer. In den vergangenen Wochen wurde ja schon viel gemunkelt, dass Fahrverbote kommen könnten. Spätestens seitdem die EU-Kommission Deutschland wegen der dreckigen Luft in den Städten verklagt, steht Dieselfahrern der Schweiß auf der Stirn. Klarheit gibt's für sie bislang nicht. Die Industrie sagt, flächendeckende Fahrverbote wird es wohl nicht geben. Branchenexperten hingegen sagen, ohne Nachrüstungen sind die Dieselfahrzeuge einfach zu dreckig für die Innenstädte. Die Energiekonzerne RWE und Vattenfall werden wegen des Atomausstiegs entschädigt. Das hat das Kabinett am Vormittag beschlossen. Wie viel sie bekommen, ist noch unklar. Die genaue Summe steht erst 2023 fest, wenn das letzte deutsche AKW vom Netz ist. Das Bundesumweltministerium geht davon aus, dass die Kosten für die Steuerzahler unter 1 Milliarde Euro bleiben. Union und FDP hatten den Atomausstieg 2011 beschlossen, nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima. In der Asylaffäre ist Anzeige erstattet worden gegen die Chefin des Bundesamtes für Migration Kort und drei ihrer Mitarbeiter. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg prüft momentan, ob ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. Das sagte eine Sprecherin. Der Zeitpunkt für eine Entscheidung sei aber noch unklar. Dabei geht es im Kern um die Außenstelle Bremen. Zwischen 2013 und 2016 soll dort mindestens 1200 Menschen Asyl gewährt worden sein, ohne ausreichende rechtliche Grundlage. Nach der Befragung von Facebook-Chef Zuckerberg herrscht in Brüssel Ernüchterung. Konkrete Antworten im Datenskandal hat man nicht bekommen und auch nicht auf die Frage, was Facebook in Zukunft besser machen will. Fast allen unangenehmen Fragen konnte Zuckerberg ausweichen. Sarah Geisade berichtet aus Brüssel. Es ist von Blamage des EU-Parlaments die Rede, Demokratie nach Zuckerbergs Geschmack oder sogar der Mark Zuckerberg-Show. Auch die EU-Abgeordneten selbst zeigen sich unzufrieden. Das war zu kurz, das war zu flach, das war nicht substanziell genug, so Udo Bullmann von den europäischen Sozialdemokraten. Laut Jan-Philipp Albrecht von den Grünen sei deutlich geworden, Facebook sei nicht in der Lage, die Sorgen der europäischen Verbraucher aufzulösen. Deshalb müsse die Politik in Zukunft noch deutlicher hinsehen, so Albrecht. Die Pläne der FIFA für eine Club-WM stehen offenbar vor dem Aus. Das schreibt die Süddeutsche Zeitung. Die europäischen Top-Clubs seien schon informiert worden. Das habe der FC Bayern bestätigt, heißt es. FIFA-Chef Infantino will die Club-WM von 7 auf 24 Mannschaften erweitern und eine globale Nations League einführen. Widerstand gegen die Pläne kommt vor allem aus Europa. Und das waren die Nachrichten mit Danny Hoppe. Das Wetter hat Thomas Becker aus der Wetterredaktion. Hallo Thomas. Schönen guten Tag. Heute kann es vor allem im Süden des Landes selten noch Gewitter geben. Die Sonne kommt aber auch mal raus und 20 bis 25 Grad sind drin. Morgen wird es ähnlich warm und sonnig mit etwas erhöhter Gewittergefahr. NRW Verkehr. Hier dauert es mindestens 11 Minuten länger. A1 Dortmund-Köln zwischen Westhofener Kreuz und Hagen-Nord. 3 Kilometer Stau, 11 Minuten Zeitverlust. A2 Hannover-Dortmund zwischen Böhnen und Kamenberg-Kamen 5 Kilometer plus 26 Minuten. A43 Recklinghausen-Wuppertal zwischen Recklinghausen-Hochlamark und Kreuzherne 1 Kilometer, da kommen 13 Minuten drauf. A44 Kassel-Dortmund zwischen Kreuz-Werl und Kreuz-Dortmund-Unna 5 Kilometer plus 16 Minuten. Und noch die A61 Mönchengladbach-Koblenz zwischen Miel und Rheinbach 2 Kilometer, das dauert 21 Minuten länger. Allen unterwegs, gute Fahrt. Antenne Münster am Vormittag. Schönen Mittwoch, wir sind es, Kevin Zimmer hier. Ich bin Katharina Theule. Die Musik wird immer trauriger. Das haben Forscher herausgefunden. Wie jetzt? Forscher der Uni in Kalifornien haben 500.000 Popsongs untersucht und festgestellt, dass im Laufe der Jahre der sogenannte Happiness-Faktor in Songs gesunken ist. Ich wusste gar nicht, dass James Blunt 500.000 Songs rausgebracht hat. Die gute Nachricht kommt aber jetzt, die Songs werden zwar immer trauriger, aber auch immer tanzbarer. Das gefällt uns. Ja, das gefällt uns. Dann gehen wir mal tanzen. Taschentücher bitte mitnehmen, dann testen wir das mal. Hier ist Tom Walker, Leave a Light On. Das klingt traurig, aber man kann, also wenn ihr wollt, auch gerne Disco Fox jetzt dazu. The second someone mentioned you are all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered.

Antenne Münster. Den Frühling hören. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. WC handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Then I'm walking in Memphis, just walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? I saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland. Then I watched him walk right through. Now security, they did not see him. They just heard. But there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? They've got catfish on table. They've got gospel in the air. Reverend Green, be glad to see you. When you haven't got a prayer, but boy, you got a prayer in Memphis. Every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see her, and they asked me if I would do a little number, and I sang with all my might. She said, tell me, are you a Christian child? And I said, ma'am, I am. Tonight, walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Suede shoes and I boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Touchdown in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Kevin Zimmer und Katharina Theuli hier. Ihr kennt doch den hier? Han Solo. Ich bin Captain des rasenden Falken. Mich irritiert die Musik da hinten drauf so. Das klingt so wie Schwarz-Weiß-Stummfilme so ein bisschen. War das wirklich Star Wars? Es ist 40 Jahre her. Anfang 78 kam Krieg der Sterne bei uns ins Kino. Und jetzt gibt's einen neuen Han Solo, Kevin. Also wir kennen Harrison Ford noch als Han Solo. Das ist auch irgendwie so noch in den Köpfen drin, Jörg Albrecht. Aber Harrison Ford haben sie jetzt nicht irgendwie mal einmal über die Botox digital verjüngt. Ja, ich meine, du hättest es mit Botox auch hinbekommen. Von mir aus auch in die Kurklinik irgendwo in Hollywood. Colin. Nee, wer macht? Nein, es macht Olden Ehrenreich. Das ist ein Schauspieler, den man eigentlich auch noch hier bei uns nicht unbedingt kennen muss. Regeln spielen keine Rolle, hieß sein Film. Habt ihr nicht gesehen? Ihr guckt mich schon so fragend an. Hail Caesar auch nicht. Okay. Nein. Ja. Doch, den habe ich angefangen und fand ihn dann doof und habe auch. Er spielte einen ziemlich tumpen Typen. Ich weiß nicht, ob das jetzt die beste Voraussetzung ist, um Han Solo zu spielen. Nein, ihm fehlt eigentlich das, was Harrison Ford hatte, nämlich der ganze Charme, dieses Ganze auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal was gar nicht in den Film reingehört, dieses Yip-Ya-Yay-Schweinebacke, was ja auch Harrison Ford hatte in der Rolle. Und das hat Olden Ehrenreich, wie ich finde, überhaupt nicht. Obwohl ich es ganz klug fand, erstmal einen ziemlich unbekannten Schauspieler zu nehmen und nicht jemanden, wo man sagt, ja Moment mal, das ist ja nur nicht Harrison Ford. Aber dir fehlt Harrison Ford, höre ich daraus. Das heißt, du vergleichst ihn immer damit. Das ist auch ein bisschen der Knackpunkt bei Solo A Star Wars Story. Olden Ehrenreich macht das okay, aber es ist halt nicht Harrison Ford. Und es gehört nicht zu dieser Reihe an Star Wars Filmen. Es ist ein selbstständiger Star Wars Film. Genau, das ist ein Einzelfilm, wie auch Rogue One einer war. Nun muss ich auch da sagen, Rogue One hat für mich mehr Sinn gemacht, weil wir da nämlich erfahren haben, wie zum Beispiel die Rebellen die Baupläne des Todessterns bekommen haben. Was aber erzählt uns jetzt die Solo-Geschichte? Die Geschichte von Solo? Wie der Todesstern eingerichtet wird. Ja, wäre alles schön möglich, aber nein, wir erfahren so alles so Sachen, wo ich dann denke, muss es dafür einen Film geben? Captain Lando Calrissian, Han Solo. Sieht so aus, als läuft's halt richtig gut für dich. Ich bin Glückspilz. Wie hat zum Beispiel Han Solo Lando kennengelernt? Oder aber, wie sind die beiden Han Solo und Chewbacca Best Buddies geworden? Auch das erfahren wir. 190 Jahre alt? Hast dich gut gehalten? Ich merke schon, Star Wars Fans gucken sich das an. Für all diejenigen, die einsteigen würden, würdest du sagen, ach komm, nee. Ja, es ist ein netter Film, aber überflüssig. Okay, Solo A Star Wars Story. Ab morgen im Kino. Jörg Albrecht sagt, wir könnten besser auf den nächsten aus der richtigen Trilogie warten. Auf jeden Fall, ja. Oder uns einfach für zu Hause Nachos mit Käsesoße kaufen. Geht ja auch auf dem Sofa. Jetzt neu im besten Mix. We can do better. Simons, we can do better. Wir spielen die besten aktuellen Hits. Antenne Münster. I know it hurt bad, your mom left you dead when you were a little girl. You think I'm gonna leave, cause history repeats, we've seen it around the world. Well, all that we're told is this, so get old, we'll cheat, and we'll both get hurt. Against all the odds, we'll pray to the gods that this love works. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. We can do better. If nothing lasts forever, we can do better. We might drink too much and say things we shouldn't say. Forgive and forget, for we go to bed and we gonna be okay. Some people pretend it's not gonna end and then up and walk away. But that isn't me, I'm not gonna leave, I'm here to stay. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. We can do better. If nothing lasts forever, we can do better. I'm not worried, cause the thing is, we can do better. I know you and I are different. All we see is bad blood and mistakes. All we hear is sad songs about heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. We can do better. If nothing lasts forever, we can do better. And Antenne Münster. Der beste Mix. Beste Mix. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Always hanging on to the visual. I wanna be invisible. Looking at my ears like I'm out of dumb. Everybody needs to be a part of them. Never be enough on the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lips. Egotistical, don't wanna be the parenthetical, hypothetical, working out of something that I'm proud of, out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe, I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system, a catastrophe, and yet a masterpiece, and yet I'm half deceased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die. Leave the body of my soul to be a part of me. I'll do what it takes. Whatever it takes. Jörg, was machst du denn schon wieder im Keller? Schätze heben! Was sonst? Stromzähler fotografieren, Strom sparen und gewinnen mit der Münster-App von den Stadtwerken. Strom sparen und gewinnen. Testen Sie jetzt die neue Zählerstandserfassung in der Münster-App. Gewinnen Sie zum Beispiel einen von 3 Reisegutscheinen im Wert von 1.000 Euro oder eines von 8 Apple iPads. Einfach die Münster-App aufs Smartphone herunterladen. Stadtwerke Münster. Einfach näher dran. Wie wird guter Service noch besser? Indem man auf die Wünsche seiner Kunden hört. Werden Sie jetzt Küchentester und sichern Sie sich besondere Testervorteile. Plus zusätzlich 10% Testerrabatt und einen Siemens Geschirrspüler. Geschenkt! Stall, Treffpunkt Küche in Coesfeld und Gronau. Strom sparen und gewinnen. Sie nutzen die Münster-App noch nicht? Dann laden Sie jetzt die App kostenlos im App Store oder bei Google Play herunter. Stadtwerke Münster. Einfach näher dran. Meine Kunden kaufen bei mir nicht einfach nur ein. Sie haben ein echtes Shopping-Erlebnis und gehen immer mit einem Lächeln. Profis tun, was sie am besten können. Wir können Versicherungen für Profis mit fairer Beratung und individuellem Schutz für Ihr Unternehmen. Jetzt in allen Provinzial-Geschäftsstellen und Sparkassen. Provinzial. Immer da, immer nah. Wir haben dein 80er-Radio, dein 90er-Radio oder dein Top-40-Radio. Die Webradios von Antenne Münster. Noch mehr davon gibt's im Netz. Ausgezeichnet als fairster Firmenversicherer. Mehr unter provinzial-firmenkunden.de. Provinzial. Sie ist die Stimme von Gossip. Beth Dito. Jetzt kommt sie nach Münster mit ihrem neuen Soloalbum Fake Sugar. Beth Dito live am 25. Juli im Skaters Palace. Präsentiert von Antenne Münster. Antenne Münster. Die Stars erlebt ihr mit uns. Jetzt Tickets sichern auf antennemünster.de. Im Winter ist mir zu kalt und im Sommer zu warm, deswegen Frühling. Man macht auf jeden Fall mehr draußen. Man merkt, dass der Frühling eine Sache ist, die den Menschen gut tut. Wieder die Sonne ein bisschen genießen, kein Schnee. Den Frühling hören. Unfassbar schön. Ich warte seit Wochen auf diesen Tag. Und tanz vor Freude über den Asphalt, als wär's ein Rhythmus, als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, dich abzuholen, wie ausgemacht, zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt. Wie letztes Mal. Durch das Gedränge der Menschenmenge bahnen wir uns den altbekannten Weg entlang der Gassen zu den Rheinterrassen, über die Brücken bis hin zu der Musik, wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrehen, wo die anderen warten, um mit uns zu starten und abzugehen. An Tagen wie das hier ist ewig, ewig für heute. Wir stehen nicht still für eine ganze Nacht. Komm, ich trag dich durch die Leute. Hab keine Angst, ich gebe auf dich Acht. Wir lassen uns treiben, tauchen unter, schwimmen mit dem Strom. Unsere Kreise kommen nicht mehr runter, sind schwerelos. Haben wir noch ewig Zeit? Einsicht. Es ist 11.30 Uhr. Antenne Münster, die Nachrichten. Mit Matthias Kamps, guten Tag. Brüsseler Zuckerberg-Befragung sorgt für viel Kritik. Die Erdbeersaison ist verspätet gestartet. Und das Wetter, mehr Wolken als Sonne heute, später aber warm, aktuell 19 Grad. Die Erwartungen wurden enttäuscht und das Ergebnis sorgt für viel Kritik. Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat bei seiner Anhörung im Europaparlament fast allen unangenehmen Fragen problemlos ausweichen können. Denn das Parlament hatte zunächst alle Fragen gesammelt und Zuckerberg sollte dann am Ende Antworten liefern, tat er aber nicht. Sarah Geiser.de berichtet für Antenne Münster aus Brüssel. Es ist von Blamage des EU-Parlaments die Rede, Demokratie nach Zuckerbergs Geschmack oder sogar der Mark Zuckerberg-Show. Auch die EU-Abgeordneten selbst zeigen sich unzufrieden. Das war zu kurz, das war zu flach, das war nicht substanziell genug, so Udo Bullmann von den europäischen Sozialdemokraten. Laut Jan-Philipp Albrecht von den Grünen sei deutlich geworden, Facebook sei nicht in der Lage, die Sorgen der europäischen Verbraucher aufzulösen. Deshalb müsse die Politik in Zukunft noch deutlicher hinsehen, so Albrecht. Weil die Luft in Hamburg zu schlecht ist, soll es von morgen in einer Woche an die ersten Dieselfahrverbote in Deutschland geben. Das hat die Hamburger Umweltbehörde angekündigt. Die Behörde plant, zwei Straßenabschnitte für ältere Dieselautos und Lastwagen zu sperren. Vor einem Jahr bei den Skulpturprojekten stand die Feuerstelle aus Beton schon auf der Hafen-Südseite und sie wird weiter am Stadthafen stehen bleiben können. Der amerikanische Künstler Oscar Tuason hat sein zylinderförmiges Objekt der Stadt geschenkt. Es diente schon während der Skulpturenausstellung als öffentliche Feuerstelle, als Grill, Aufwärmplatz oder auch als Aussichtstürmchen. Weil die Stadt das Kunstwerk saniert hat, ist die Sicherheit für Jahre garantiert. Etwas später als sonst läuft jetzt auch bei uns die Erdbeersaison. Die Erzeuger erwarten sehr gute Erträge, weil die Erdbeeren durch das Wetter gerade sehr gut gedeihen. Im Schnitt kommen in Münster rund 400 Tonnen pro Jahr zusammen. In diesem Jahr wollen die Obstbauer übrigens intensiver mit den Imkern zusammenarbeiten. Werden Erdbeerblüten nämlich von Bienen bestäubt statt vom Wind, werden die Erdbeeren danach runder und schöner, heißt es von der Landwirtschaftskammer NRW. Und das waren die Nachrichten, jederzeit auch online als Podcast auf antennemünster.de. Das Antenne Münster Wetter ist heute nochmal eher wechselhaft mit vielen Wolken, aber es ist noch einigermaßen warm. Später wieder mit bis zu 25 Grad. Auch morgen schieben sich dicke Wolken vor die Sonne. Bei 25 Grad erneut kann es aber schauernteils auch gewittern. Aktuell sind 19 Grad in Körde, 19 Grad in Hiltrup. Der Antenne Münster Verkehr, alle Staus, alle Blitzer. Der einzige Rundumservice für unsere Stadt. Da kommt ihr jetzt soweit gut durch. Gute Fahrt. Die neuesten Blitzer nur bei Antenne Münster. Geblitzt wird an der B54 Hamm Richtung Münster vor der ersten Kanalbrücke, an der Wolbecker Straße auswärts bei der Freiwilligen Feuerwehr und an der Warendorfer Straße in beiden Richtungen an der Kanalbrücke. Seht ihr mehr? Entdeckt ihr noch Staus und Behinderung? Bitte schnell anrufen Münster 28 95 40 oder uns eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken. Vielen Dank. Wondering maybe they'd never find me. I've been waiting such a long, long, long time to feel it, swallowed by the waters around me. I know I took so many wrong, wrong, wrong turns to see it. Whoa. But I danced through the blisters at night, and I laughed till I cried and cried. I ran till my feet couldn't run no more. Till my lungs were burning, till I know I'm alive, alive. I sit till I can't hear a voice no more. Suddenly the sun goes up and I feel my love flooding back again, yeah. Until the sun goes up, I can feel my love coming back again. It wasn't easy trying to run with these handcuffs. I had to sleep through such a cold, cold, cold night to see it. A green flash is hitting right where I'm standing. The sunlight cut into the bone, bone, bone, started the healing. Oh, I danced through the blisters at night, and I laughed till I cried and cried. I ran till my feet couldn't run no more. And I sat till my lungs were burning, till I know I'm alive. I said till I can't hear your voice no more. Suddenly the sun goes up and I feel my love flooding back again, yeah. Until the sun goes up and I feel my love coming up again. again. Wir schicken euch zum Konzerterlebnis des Jahres. Sing meinen Song. Das Tauschkonzert live in Berlin. Wir haben uns ein Denkmal gebaut. Die Stars aus der Show am 15. Juni. Hautnah und exklusiv. Jetzt bewerben 01371 36 50 50, für 14 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, mobil deutlich teurer. Und immer dienstags und mittwochs bei uns gewinnen. Antenne Münster. Sing meinen Song. Das Tauschkonzert. Das Album zur Sendung jetzt überall erhältlich. We are so lights we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down the river too far. What about us? Want to be solved. We are children that need to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fooled. Schließt die Winterkleidung weg. Hab auch einen Hund und das ist halt schon angenehmer, wenn man dann im Frühling wieder draußen ist. Dass die Natur wieder anfängt zu blühen. Den Frühling hören. Antenne Münster. Das ist für mich Frühling. Der Mittwoch, gleich 11:45. Wer bin ich? Kevin Zimmer. Nee, Moment, ich spreche ein bisschen höher und dann nochmal raten. Ich habe heute leider kein Foto für dich. Schlechte Parodie von Heidi Klum. Na komm, so schlecht war es doch gar nicht. Kann noch mehr, wenn du willst. Nein, danke. Ich glaube, es klingt noch schäppisch. Also noch so ein bisschen... Lass es einfach. Okay. Ja, morgen Finale von Germany's Next Topmodel. Ich schaue das natürlich. Klar. Ja, glaubst du denn bitte nicht, ne? Wegen der Musik-Acts da, die ja, da auftreten hier. Rita Ora ist da, Shawn Mendes, Vincent Weiss, Crow. Sind alle morgen im ISS-Dom in Düsseldorf. Ja, gestern war Generalprobe, hast du gesehen. Heidi war danach noch mit Tom essen. Natürlich ganz schick im Medienhafen. Oh, gibt's da auch Bambini-Teller oder so ein Piratenmenü oder eine Junior-Tüte oder was? Für den kleinen Tom, für den kleinen Bill, der auch übrigens dabei war. Die Bild hat Fotos. Heidi, ihr junger Lover und sein Zwillingsbruder Bill Kaulitz von Tokyo Hotel zum ersten Mal gemeinsam auf einem Foto. Familienzusammenführung. Ach, Sensation. Ja, wow. Es wird ernst. Wow. Und dann und irgendwann geht's ins Phantasialand. Sehr schön. Heidi morgen bei Germany's Next Topmodel. Das große Finale in Düsseldorf. Und mit dabei auch Rita Ora. Jetzt bei uns I Will Never Let You Down. Antenne Münster. Let You Down, morgen in Düsseldorf, beim Finale von Germany's Next Topmodel. Spielst du eigentlich mit deinen Jungs auch so ein bisschen Eisenbahn? Natürlich. Meine Jungs haben jetzt seit ein paar Tagen einen sprechenden Bahnhof. Nein. Passend zur Holzeisenbahn. Ich will das, glaube ich, auch haben. Und wenn ein Zug einfährt in diesen sprechenden Bahnhof, musst du als Mama natürlich dieses passende Zuggeräusch machen. Lass mal hören. Tut, tut! So ungefähr. Ja, ist ein älterer Zug, wie man hört. Ich muss immer dran denken. Die machen auch keine Ja, aber ich mehr. Muss immer dran denken, wenn ich den Anfang von Lost Frequencies höre. Weißt du, hier. Oh Gott. Das ist ein Zug. Ja, komm. Hier ist crazy. Oh Lord. Hear me turn these words into a song. For them to sing along to when I'm gone. For them to sing along to when I'm gone. Let me be the one to set them free. I will give them every part of me. Put my heart where everyone can see. They can call me whatever they want. Call me crazy. You can call me whatever you want. But that won't change me. I just don't care what the world says. I'm gonna make it. They can call me. So what if I am crazy? Crazy. Oh Lord, this is so much harder than I thought. But I will give them everything I've got. One day I am gonna prove them wrong. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give them every part of me. Put my heart where everyone can see. They can call me whatever they want. Call me crazy. You can call That won't change me. I just don't care what the world says. I'm gonna make it. They can call me whatever they want. So what if I am crazy? Antenne Münster, der beste Mix. Looking down at all I